Zum Tag der Sonne erwiesen Ausländer und Auslandskoreaner, darunter ausländische Diplomaten, Vertreter der internationalen Organisationen und Militärattachés in der TVRK, Parteidelegationen verschiedener Länder, Delegationen und Delegierten der Sozialideologie-Studienorganisationen, Teilnehmer des 19. Kim Il-sung-Festivals, Gratulationsdelegationen der Japan-Koreaner und des Generalverbandes der China-Koreaner für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und Familien der Bekannten von Kim Il-sung am 15. April im Sonnenpalast Gumsusan ihre Hochachtung vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Am selben Tag besuchten auch der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und deren Mitglieder den Sonnenpalast Gumsusan und bezeigten ihre Hochachtung vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il.